Wasser auf einem Schiff, das heißt Nautilus. Das Leben unter Menschen, das hat Ersatz bis zum Übertruss. Sein Schiff muss niemals landen, denn das Meer hat alles, was er braucht. Seit vielen Jahren lebt er dort und ist seitdem nie wieder aufgetaucht. Captain, Captain Nemo, du kennst nur ein Gesetz. Das Gesetz bist du und gerade Gott. Immer entweder.